Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Deutschland vor der Wahl. Nur im Detail Unterschiede. Die Programme der Parteien zur inneren Sicherheit. Eine Sendung von Claudia Sanders. An diesem Tag scheint die Sonne über Berlin. Das Bundesinnenministerium liegt an der Spree. Die Sonnenstrahlen tanzen auf der Wasseroberfläche. Die Strahlen spiegeln sich in den Fenstern. In der 13. Etage liegt das Büro des Ministers. Otto Schielis Blick schweift über die Stadt, bevor er mit einer Handbewegung seinem Gast einen Platz auf der tiefen Ledercouch anbietet. Der Bundesinnenminister ist gut gelaunt und entspannt, lächelt sein Gegenüber an. Das passt so gar nicht zu dem Bild, das sonst gerne von ihm in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, dem roten Sheriff von der SPD. Wir haben keine Sheriffs hier und das ist so ein Label, so ein Symbol für die harte Hand des Staates und das ist ja auch angemessen. Gegen organisierte Kriminalität und gegen Terrorismus kann man nicht mit Samthandschuhen vorgehen. Da braucht es schon eine harte Hand. Und genau für diese harte Hand steht der Bundesinnenminister. Sein Pendant ist Günther Beckstein, der schwarze Sheriff von der CSU. Doch ganz gleich, was der Hardliner von den Christsozialen vorschlägt, Otto Schily kann er damit nicht aus der Ruhe bringen. Ohnehin sind sich die beiden schon fast freundschaftlich zugetan. Denn die politischen Unterschiede liegen eher im Detail als in der großen Linie. Beispielsweise, wenn es um das Bundeskriminalamt geht. Das ist den 16 Landeskriminalämtern gegenüber nicht weisungsbefugt und darf nur dann einschreiten, wenn schon eine Straftat vorliegt. Und dann auch nur in engen Grenzen. Das sei doch ein Unding, meint Bundesinnenminister Otto Schily. Aber es macht doch keinen Sinn, dass dasselbe Bundeskriminalamt nicht auch daran mitarbeiten darf oder sogar an erster Stelle dafür eingesetzt werden kann, um ein terroristisches Verbrechen abzuwenden. Es kommt hinzu, dass ja heute die Terrorismusbekämpfung international angelegt sein muss, eine enge Zusammenarbeit mit den internationalen Sicherheitsinstitutionen haben müssen und das kann verständlicherweise nur von einer zentralen Institution, vom Bundeskriminalamt geleistet werden. Nicht jedes Landeskriminalamt kann mit der CIA korrespondieren oder mit dem FBI. Bei solchen Tönen des Ministers verzieht Silke Stoker das Gesicht. Sie ist die innenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Na ja, meint sie, generell sei man natürlich gesprächsbereit, was die Kompetenzen des Bundeskriminalamtes angehe. Soweit es die Grenzen des Föderalismus erlauben. Eine Möglichkeit ist, dass das Bundeskriminalamt ein bestimmtes Landeskriminalamt anweisen könnte, Ermittlungen zum Beispiel in einem terroristischen Verfahren aufzunehmen. Und eine weitere Möglichkeit ist, dass wenn mehrere Bundesländer von einem Ermittlungsverfahren betroffen sind, dass das Bundeskriminalamt dann hier eine Koordinierung und Weisungskompetenz bekommen würde. Was wir nicht wollen, ist eine generelle Kompetenz des Bundeskriminalamtes zur Vorfeldermittlung. Da befürchten wir, dass in Deutschland Doppelstrukturen aufgebaut werden. Das heißt, gleiche Kompetenzen beim Bundeskriminalamt wie bei den Landeskriminalämtern vorliegen. Das halten wir für eine eher unsinnige Erweiterung. Mehr Sympathien für das Anliegen des Bundesinnenministers hat da Wolfgang Bosbach. Er ist Fraktionsvize der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und auch für die innere Sicherheit zuständig. Ich habe für diese Forderung begrenztes Verständnis. Auf der einen Seite möchten wir kein deutsches FBI, also wir wollen das Bundeskriminalamt nicht so aufwerten, dass wir Verhältnisse bekommen wie in den Vereinigten Staaten, wo die eine Behörde der bereits ermittelnden Behörde den Fall wegnehmen kann. Doppelzuständigkeiten sind mehr problematisch als hilfreich, aber es gibt schon einen Fall, wo wir dem Bundeskriminalamt tatsächlich Präventivbefugnisse geben sollten, nämlich beim Kampf gegen den internationalen Terrorismus dann, wenn sich eine bestimmte Gefahrenlage noch nicht regional konkretisiert hat. Im Klartext, wenn die Zuständigkeit einer Landespolizeibehörde noch nicht gegeben ist, dann sollte das Bundeskriminalamt die Kompetenz erhalten, originär zu ermitteln, um Gefahren abzuwehren. Wenn nach den Wahlen also CDU und CSU-Politiker in der Regierungsverantwortung stehen, dann dürfte das BKA wohl mehr Kompetenzen bekommen. Theoretisch. Denn in der Praxis könnte es hier einen kleineren Koalitionspartner geben, der die Dinge etwas anders sieht. Die FDP und die in Gestalt ihres innenpolitischen Sprechers Max Stadler. Solche Kompetenzen sind überhaupt nicht zusätzlich notwendig, denn die Landeskriminalämter leisten eine ganz ausgezeichnete Arbeit. Man könnte allenfalls daran denken, in Eilfällen dem Bundeskriminalamt einen Erstzugriff zu geben mit der Verpflichtung, den Fall dann aber an das jeweilige Landeskriminalamt abzugeben. Aber darum geht es ja dem Bundesinnenminister Schily gar nicht, sondern er möchte ja weit darüber hinausgehen und dem Bundeskriminalamt die Kompetenz zu sogenannten Vorfeldermittlungen geben. Und das ist aus Sicht der FDP ein gefährlicher Weg, denn polizeiliche Arbeit soll immer anknüpfen an konkrete Gefahrenabwehr und nicht an Ermittlungen sozusagen ins Blaue hinein. Eine Sache gibt es, da sind sich einmal alle Parteien einig. Der Informationsaustausch zwischen den einzelnen Behörden, die alle für die innere Sicherheit zuständig sind, muss besser werden. Im Detail allerdings gehen die Vorstellungen weit auseinander. Der Bundesinnenminister möchte ein Abwehrzentrum gegen Terrorismus. Wir müssen selbstverständlich auch dieses Terrorismusabwehrzentrum mit den notwendigen Möglichkeiten ausstatten. Und dazu gehört eine Antiterrordatei, die wir aber als Indexdatei ausgestalten wollen. Eine Datei, die möglichst viele Informationen miteinander verknüpft und auf die auch wieder möglichst viele Sicherheitsdienste zugreifen könnten. Bei der sogenannten Indexdatei aber ließen sich nur wenige Informationen abfragen. Das weitergehende Modell wäre eine Volltextdatei, erklärt Otto Schily. Wir wollen nicht alles vermischen, also die Datenbestände des Auslandsnachrichtendienstes, des Inlandsnachrichtendienstes und der Polizei miteinander vermischen. Das will die Union. Die Union will diese Volltextdatei und das ist hochgefährlich. Erstens einmal wird dann ein riesiger Datenfriedhof geschaffen, der gar nicht die polizeiliche oder die jeweilige Arbeit erleichtern wird, im Gegenteil eher beschädigen wird. Aber die große Gefahr, und daran zeigt sich der Unverstand der Union mit diesen Forderungen, es würde die Gefahr heraufbeschwören, dass unser Auslandsnachrichtendienst und der Inlandsnachrichtendienst mit ihrem Informationsmaterial weitgehend austrocknen, weil sie sind selbstverständlich auf eine enge Kooperation mit Auslandsnachrichtendienst, mit den befreundeten Nachrichtendiensten angewiesen. Und wenn auf diese Weise der Quellenschutz nicht sichergestellt wäre, können sie in 24 Stunden diese Kooperation beendet sein. Das hieße, wir haben also unsere Nachrichtendienste über Nacht aktionsunfähig gemacht. Wolfgang Bosbach schüttelt den Kopf. So plane die Union das nicht. Man sei sich durchaus bewusst, dass der Quellenschutz wichtig sei. Wir streiten uns jetzt eigentlich nicht mehr um das Prinzip, sondern um den Inhalt einer solchen Datei. Auch Schily hält sie jetzt für notwendig, um den Informationsaustausch zwischen insgesamt 37 Sicherheitsbehörden in Deutschland zu verbessern. Ich bin dafür, dass es grundsätzlich eine Volltextdatei ist, aber dann, wenn Geheimschutz- oder Quellenschutzgründe dafür maßgeblich sind, dass es in Anführungszeichen nur eine Indizierung geben soll, dann kann die Datei teilweise ruhig eine Indexdatei sein. Das würde Sinn und Zweck der Datei insgesamt nicht gefährden. Sicher ist also, es wird über kurz oder lang eine zentrale Datei geben, in der Informationen gesammelt werden, die zum Kampf gegen den Terrorismus nützlich erscheinen. Bleibt Otto Schily nach den Wahlen weiter im Amt, dann dürfte eine Indexdatei beschlossene Sache sein. Im Falle eines CDU-CSU-Wahlsieges wäre es dann wohl eher ein Mittelding zwischen Index- und Volltextdatei. In allen Wahlprogrammen der Parteien taucht auch die Frage auf, ob die Bundeswehr innerhalb Deutschlands eingesetzt werden sollte. Die Befürworter malen das Schreckensszenario eines terroristischen Angriffs. In einem solchen Fall müsste es doch möglich sein, den Soldaten den Einsatz im Innern zu befehlen. Moment, sagen aber die Gegner dieses Plans. Das Grundgesetz sehe das so nicht vor. Silke Stoker, die innenpolitische Sprecherin der Bündnisgrünen. Die Bundeswehr kann heute schon sehr weitreichend im Inneren eingesetzt werden. Ich habe mich sehr bei dieser Debatte darüber geärgert, dass alle Beispiele, die in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, heute schon möglich sind. Selbstverständlich kann in einem Katastrophenfall die Bundeswehr eingesetzt werden. Dies gilt auch für einen Terroranschlag. Ein besonderer Unglücksfall. Das wäre ein Terroranschlag, also in einem besonderen Unglücksfall kann sowohl vorher als auch nachher die gesamte Laborkapazität und medizinische Kapazität der Bundeswehr eingesetzt werden. Wir wollen nicht die Bundeswehr zu einer zweiten Bereitschaftspolizei machen, zu einer Art Ersatzpolizei, sondern wir wollen die Bundeswehr im Innern dann einsetzen dürfen. Und darum geht es, um den Einsatz zu erlauben. Wenn nur sie die Fähigkeiten hat, eine bestimmte Gefahr abzuwehren, beispielsweise bei Angriffen aus der Luft, von See her oder zur Abwehr von ABC-Gefahren, dann haben die Polizeien gar nicht die personelle und technische Möglichkeit, eine Gefahr abzuwehren. Dann sind wir auf den Schutz der Bundeswehr angewiesen. Und da darf es keine verfassungsrechtlichen Zweifelsfragen geben. Das muss klar im Gesetz geregelt werden. Entgegnet Wolfgang Bosbach von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Er will Rechtssicherheit und deshalb das Grundgesetz so ändern, dass ein Einsatz der Bundeswehr im Innern ohne Problem möglich ist. Bundesinnenminister Otto Schily hält von diesen Plänen allerdings ganz und gar nichts. An der Stelle muss ich fragen, wie soll denn das geschehen? Soll jetzt Panzer auffahren? Soll ein Raketenbeschuss? Soll ein Dorf umstellt werden und dann mit militärischen Mitteln dort vorgegangen werden? Das sind ja völlig irreale Vorstellungen. Und das ist falsch. Dazu ist weder die Bundeswehr ausgebildet noch ausgestattet. Und das würde auch etwas bewirken, was sich Militarisierung der Gesellschaft nennen würde. Wenn wir die Bundeswehr jetzt überall postieren, an der Bahn, an den Flughäfen, dann wird das unmerklich das Bewusstsein der Menschen verändern. Und was diesen Punkt angeht, da sind sich zur Abwechslung einmal SPD und die FDP überraschend nahe. Max Stadler. Aber als FDP sagen wir auch, die Arbeit von Polizei und Bundeswehr ist im Grundprinzip strikt zu trennen. Das sind ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen und die Ausbildung ist auch völlig verschieden. Und deswegen wollen wir nicht, dass der Einsatz der Bundeswehr im Inneren sozusagen zum Normalfall wird, sondern wir wollen, dass wie bisher die Polizei die Bundeswehr im Wege der Amtshilfe zu Hilfe rufen kann, wenn sie eben mit eigenen technischen Möglichkeiten beispielsweise bei einem bestimmten Vorgang alleine nicht mehr zurechtkommen. Sowohl FDP, SPD als auch die Bündnisgrünen wollen die Bundeswehr nicht zu einer zweiten Polizei umrüsten. Etwas, was allerdings auch die Christdemokraten nicht, obwohl ihnen das gerne vorgeworfen wird. Wie gut oder schlecht die Polizei ausgestattet ist, das liegt einzig und allein im Ermessen der Länder. Anders sieht das bei bestehenden Bundesgesetzen aus. Dazu gehört eine Regelung, die besonders den Liberalen ein Dorn im Auge ist. Seit 1. April 2005 gilt eine Neuregelung, die in einem Rechtsstaat so nicht Bestand haben kann und nach Meinung der FDP dringend wieder geändert werden muss. Daten von Bürgern einholen, also die Frage, wo man welches Bankkonto führt, und in einem zweiten Schritt unter bestimmten Voraussetzungen auch online Einblick nehmen in den Inhalt der Bankkonten und die Kontobewegungen. Jeder ist natürlich bestrebt, Steuerbetrug zu verhindern. Aber die Voraussetzung, dass es um Steuerbetrug geben müsste, wurde in dem Gesetz aufgegeben. Es ist in dem Gesetz nicht vorgesehen, dass es einen richterlichen Beschluss gibt zur Einsichtnahme in die Bankkonten. Und vor allem, das kritisieren wir am meisten, es ist in diesem Gesetz nicht vorgeschrieben, dass die Betroffenen anschließend wenigstens davon informiert werden, damit sie gegebenenfalls gerichtlichen Rechtsschutz beanspruchen können. Das sei doch der gläserne Bürger, schimpft Max Stadler. Der mögliche größere Koalitionspartner, die CDU-CSU, sieht das allerdings ein klein wenig anders. Nur so viel Einigkeit bestehe, sagt Wolfgang Bosbach, das bisherige Gesetz werde so wohl nicht zu halten sein. Also ich kann mir vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht die jetzige gesetzliche Regelung vornehm ausgedrückt hinterfragt oder dass das Bundesverfassungsgericht sogar Änderungen verlangt. Ich persönlich sehe in der jetzigen rechtlichen Regelung keine Abschaffung des Bankgeheimnisses. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber hinreichend präzise konkretisiert hat, welche Behörde unter welchen Voraussetzungen die Kontenstammdaten abfragen darf. Das Bankgeheimnis soll bleiben, wie es ist, aber es hat nicht den Zweck, den Steuerverkürzer, den Steuerhinterzieher zu schützen. Das ist nicht der Zweck des Bankgeheimnisses. Das Bankgeheimnis fällt unter den Oberbegriff Bürgerrechte und Datenschutz. Zwei Themen, denen sich sowohl Bündnis 90 Die Grünen, FDP, als auch die Linke PDS ausführlich widmen. Denn was sei schon Sicherheit wert, wenn der Bürger keine Freiheiten mehr habe, lautet, kurz zusammengefasst, die Argumentation der kleinen Parteien. Die Großen, SPD und CDU, CSU, würden das im Prinzip zwar so auch unterschreiben, scheinen aber eher bereit, Bürgerrechte einzuschränken, um speziell den Terrorismus besser bekämpfen zu können. Beispiel Telefonüberwachung. Nirgendwo auf der Welt würde so viel mitgelauscht wie in Deutschland, klagen sowohl FDP als auch Bündnis Grüne. Das müsse sich ändern, meinen sie. Bundesinnenminister Otto Schily sieht das freilich anders, will gar manche Kommunikationsdaten noch länger speichern lassen als bisher. Wenn sich die Programme also nicht gravierend unterscheiden, dann bliebe die Frage, was denn aus Sicht der Politiker am dringendsten umgesetzt werden müsste. Die Erweiterung der Befugnisse des Bundeskriminalamts, es geht darum, auch einige Befugnisse zu erreichen für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das muss also den Zugang zu den sogenannten Kontostammdaten haben. Es macht ja keinen Sinn, dass im Einzelfall das Bundesamt für Verfassungsschutz sogar die Kontobewegung anschauen kann, aber nicht feststellen kann, ob eine Person, die wir als Gefahr erkannt haben, über mehrere Konten verfügt und wo die sich befinden. Wir wissen, dass wir auch bei der Bekämpfung von Terrorismus auf die finanziellen Transaktionen achten müssen. Also das gehört dazu. Und das sind jetzt schon zwei Wünsche. Und den dritten ist, dass wir möglichst bald vorankommen mit einem modernen Bau für das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, das notwendig ist, um auch die äußeren Rahmenbedingungen noch besser zu gestalten, als es gegenwärtig der Fall ist. Meint Bundesinnenminister Otto Schily. Für Wolfgang Bosbach, CDU/CSU, steht auch die Bekämpfung des Terrorismus im Mittelpunkt. Das erste wäre für mich die Antiterrordatei der Sicherheitsbehörden, der Informationsaustausch, übrigens nicht nur national, auch international, spielt eine überragende Rolle. Auch den internationalen Terrorismus werden wir nur international erfolgreich bekämpfen können. Das zweite wäre, ich bin der festen Überzeugung, auch nach Gesprächen mit Richtern, die mit diesem Instrument gearbeitet haben, dass eine Kronzeugenregelung, die in der Vergangenheit sehr hilfreich war, uns auch helfen könnte, nicht nur beim Kampf gegen die organisierte Kriminalität, auch beim Kampf gegen terroristische Strukturen. Und das dritte hat mit dem Recht relativ wenig zu tun, aber viel mit polizeilicher Praxis. Wir brauchen dringend einen bundesweiten Digitalfunk für die Behörden mit Sicherheitsaufgaben. Wir sind eine führende Industrienation. Es gibt in Europa noch zwei Länder, die keinen abhörsicheren Digitalfunk haben. Das sind Albanien und Deutschland, und das ist ein echter Skandal. Einen deutlich anderen Schwerpunkt beschreibt die innenpolitische Sprecherin der Bündnisgrünen, Silke Stucker. Ich würde mir wünschen, dass die Parlamente insgesamt ihre Verantwortung für die Einhaltung der Verfassung wieder ernster nehmen. Für mich ist es ein Armutszeugnis von Politik insgesamt, dass wir in den vergangenen Jahren, sei es beim Lauschangriff oder der Telefonüberwachung, ständig an die verfassungsrechtlichen Grenzen, auf die verfassungsrechtlichen Grenzen durch das Bundesverfassungsgericht hingewiesen werden. Die Liberalen wiederum setzen auch wieder andere Prioritäten. Ich würde als erstes wirklich dafür sorgen, dass der Informationsaustausch zwischen unseren 37 Sicherheitsbehörden verbessert wird, denn Kenntnis über Gefahrenlagen ist das A und O für polizeiliche Gefahrenabwehr. Zweitens, die FDP würde dafür sorgen, dass der Vertrag, den die Bundesrepublik mit anderen EU-Staaten abgeschlossen hat, zum Informationsaustausch auf der EU-Ebene sofort ratifiziert wird. Das ist nämlich von der alten Bundesregierung versäumt worden, die Ratifizierung noch in den Bundestag einzubringen. Bis zu den Wahlen ist ja noch eine gute Woche Zeit. Danach wird sich entscheiden, welche dieser vielen und komplizierten Konzepte Wirklichkeit werden. Bundesinnenminister Otto Schily denkt auf jeden Fall noch lange nicht daran, aufzuhören. Er will in der nächsten Legislaturperiode wieder Bundesinnenminister sein, wenn das denn des Wählers Wille ist. Das war Hintergrundpolitik. Heute Deutschland vor der Wahl, nur im Detail Unterschiede, die Programme der Parteien zur inneren Sicherheit. Eine Sendung von Claudia Sanders, Redaktion Hans-Jürgen Bartsch. Morgen im Hintergrundpolitik: frischer Wind am Mekong, wirtschaftlicher Aufschwung und politische Stagnation in Vietnam. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare, unter anderem zur Distanzierung des ehemaligen US-Außenministers Paul von seiner Irak-Politik und zum unsicheren Wahlausgang.